trotzdem durch Reich. Ein Völlerrott, das soll nicht sein. Agori, seid du, sagt du. Agori, seid du, sagt du. Schwingen aus dem durch Reich. Ein Völlerrott, das soll nicht sein. All die Motherfucker wissen nicht, mit wem sie ficken. Asche auf der Haut und Menschenfleisch an meinen Lippen. Rituelle, virtuelle Zauber, Sprüche, Voodoo in der Kopf ist mein Heilmittel. Der Hass in meinem Schädel erkennt einfach keine Grenzen. Ich fühl mich wie ein Alien unter Menschen. Ihr solltet wissen, was ich so denke, denn eure Welt, sie ist am Ende Wesselbrot. Ich ess dessen Lied, ich sing, unterscheidet tut sich bei dir nicht so viel. Darin, ich hab ein Auge fürs Detail auf einem Dollarschein und ich tausche ihn ein für ein Barrel. Ich spekuliere an der Börse und die Kurse fallen. Diktatoren spreche ich Verse in Gehörgang rein. Miese, fiese Brise, finanzielle Ausstiege. Aktien werden dann verkauft, deine Immobilie verliert rapide an ihrem Wert. Rohstoffpreise steigen immer weiter, immer mehr in die Höhe. Shiva tanzt in einer Höhle und das Chaos entbricht aus. Der Untergang eurer gottverdammten Rasse ist damit endlich besiegelt. Ich bin gegen diese Kriege, doch den Frieden gibt es nicht in einer Krise. Und bei aller Liebe wäre es nur Illusion, wenn man denkt, dass es so bliebe. Agori, sei du, sagt du. Agori, sei du, sagt du. Schwingung aus dem Toten Reich. Ein Feuerrott, das soll nicht sein. Agori, sei du, sagt du. Agori, sei du, sagt du. Schwingung aus dem Toten Reich. Ein Feuerrott, das soll nicht sein. Ich schieb Visionen auf Millionen, die für diese zuständig sind. Und ich tu es ständig blind, als würde ich es nicht bemerken. Was hier läuft, was hier läuft, was hier läuft. Ich schieb Visionen auf Millionen, die für diese Dinge zuständig sind. Und ich tue es ständig blind, als würde ich es nicht bemerken. Was hier läuft, was hier läuft.